Come on, Maxi Beaver, kick it! Guten Morgen, liebe Zuschauer. Wir sehen, hier passiert so einiges im Hintergrund. Das ist ein großes Stiefmütterchen. Gehen Sie spazieren, machen Sie unanständige Dinge. Der Frühling ist da, wie zum Beispiel Eis essen im Freien oder Frühjahrsputz. Genießen Sie den Tag, es wird nämlich der schönste der Woche. Maxi Beaver in the house, check it out, y'all. Maxi Beaver in the house, check it out, y'all. Das ist ein großes Stiefmütterchen. Gehen Sie spazieren, machen Sie unanständige Dinge. Der Frühling ist da, wie zum Beispiel Eis essen im Freien oder Frühjahrsputz. Genießen Sie den Tag, es wird nämlich der schönste der Woche. Ha, ja, Maxi Beaver in the house, shake it out, ja, peace. So, jetzt hab ich gedrückt. Ich habe auch irgendwas gedrückt. Ja, irgendwas. Das war mir klar, dass du irgendwas drückst. Mikrofon rum. Mikrofon. Mein gutes Yeti. Dein gutes Yeti. Ja, bin ich sehr glücklich mit. Ja, Scheißteil. Wieso Scheißteil? Du hast auch ein Yeti bekommen. Am 11. Ja, kaputt. Kaputt. Ist es. Im Eimer. Was hast du gemacht? Nix. Sehr geil. Wir haben ja das, wir haben den Podhorse, den wir da aufgenommen haben, habe ich ja mit dem Yeti gemacht. Yeti hört sich traumhaft geil an. Ja, wunderbar. Ein oder zwei Tage später, ich will was aufnehmen. Kopfhörer geht, Mikro nicht. Ja. Ja. Und so war es dann auch seitdem. Also nichts mit Kondensator entladen und so ein Scheiß. Nee, einfach tot. Aber ich meine, im Endeffekt hast du das in der letzten Show ja schon prognostiziert. Oder zumindest mal in der Folge 2, wenn da nicht noch eine Zwischen rauskommt. Also zumindest mal mit Kameras hast du es angedroht. Kameras? Ja, bitch. Ach so, ja, ja, ja. Vielleicht jetzt ist auch deine Stimme nicht so prickelnd dafür. Ja, also nicht nur mein Gesicht ist harmful, ja, sondern auch meine Stimme, was aber eigentlich nicht sein kann, weil, oh je, jetzt beschrei ich es, naja, egal. Mein Mikro, das ich gerade eben benutze, funktioniert ja auch. Ja, das funktioniert noch. Ja, das war's wieder. Hat Spaß gemacht. Aber der Effekt war geil, oder? Ja, der Effekt war super. Weißes Rauschen. Also ich habe ja auch gedacht, dass mein altes Mikrofon kaputt wäre. Ja, aber du bist einfach nur inkompetent. Ja, das stimmt. Das ist absolut richtig. Also ich habe ja herausgefunden, dass das Yeti super klingt und so, aber irgendwie hat das einen ähnlichen Defekt mittlerweile wie das alte Mikrofon. Die fiepen alle. Wobei mir auffällt, dass die Qualität vom Yeti so viel besser ist, dass ich damit festgestellt habe, dass es gar kein Defekt war. Also ein besseres Fiepen? Ich habe ein besseres Fiepen, ja. Und das Fiepen kommt von meiner Festplatte. Ja, gut. Weil das Mikrofon, also das Kondensatormikrofon, ja, das stand im Endeffekt auf dem gleichen Tisch, auf dem sich auch mein Rechner befindet. Und mein Rechner fängt irgendwann an zu drehen. Und zwar festplattenintern. Ah. Wie das so die meisten Festplatten, die keine SSD sind, irgendwann machen. Ja, eigentlich ständig. Ja, und manchmal auch laut und dann gehen Lüfter an und sowas. Und genau das zeichnen alle meine Mikros, die ich besitze, auf. Und mir ist es nicht aufgefallen. Dein Lüfter zeichnen die auf? Ja, mein Lüfter und auch das Drehen der Festplatte. Ich habe zwar unter den Standfuß schon eine Schaumstoffmatte draufgelegt, aber anscheinend reicht das nicht. Krass. Ja, mir ist ja schon empfohlen worden, mein MacBook Pro aufzubocken. Genau. Wer war das nur? Weiß nicht, irgendein Horst halt. Ja, ja. Und das werde ich dann auch demnächst mal umsetzen. Ich habe mir auch in einem Gravis vergangenen Montag mal so ein paar Hüpfer, so ein paar Lifter für die MacBook Pros angeguckt und nach wie vor ist mein Traummodell das nicht, was du besitzt. Genau. Ja, ich meinst, ich habe das genommen, weil es einfach preiswert war und weil ja, weil man es eh nicht sieht. Also es ist die, du hast ja mein Setting gesehen, also es ist ja ein bisschen verbaut alles und da siehst du halt den Elevator nicht. Who cares? Also nein. Ja, ich finde, das ist halt so ein Plastikgedingse und das mag ich schon irgendwie nicht. Ja, das Einzige an Plastik, was du hast, das ist die eine Querverstrebung und das sind vorne die Stopper, die das MacBook halt. Ist das nicht komplett so aus durchsichtigem Plastik? Nein, ist es nicht. Also die Beine sind aus Alu und das Einzige, was Plastik ist, ist vorne die Querverstrebung und eben, wie gesagt, die beiden Halter. Ach so. Mit Schaumgummiauflage, also ist auch noch schön entkoppelt und rutscht nicht so. Ja, das ist mir erst aufgefallen, dass mein Mikro sowas aufnimmt, nachdem ich mal, ich hatte es vorher auf so einem Mikrofasertuch liegen, aber dadurch ist es eigentlich irgendwie noch wärmer geworden. Ja, also und generell ist es keine gute Idee, das, den Rechner irgendwo hinzustellen. Weil, also fliegen lassen. Ja, genau. Also das Optimale wäre eigentlich, auf einem Stromkühler Luft zu lagern. Weil irgendwann ist halt auch mal die ableitendste Tischplatte zu heiß, sodass eben dann eine Überhitzung eintritt, sodass dann die Lüfter angehen. Ja, also wenn du es irgendwie schön hochgebaut hast, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Lüfter angehen, einfach geringer, weil die Abluft besser ist. Ja, und das verstehe ich schon irgendwie. Ja, ich werde mir dann irgendwann in der nächsten Zeit mal den M-Stand zulegen von Rain Design. Aha. Ich hab jetzt gedacht, du machst ein Magnetfeld einfach. Nee, da ist mir einfach zu viel Metall im Hirn noch. Also ich habe ja so eine Stahlplatte, so dong, dong, dong. Und die ja, du. Würde dann dauernd an dem Magnetfeld rankleben. Ja, da muss man mal ein bisschen Opferbereitschaft zeigen. Ja, das, ja, das aber sieht dann kann man ich halt ja auch nichts mehr sehen. Ja. Und ich weiß nicht, wie gut ein Magnetfeld für die Festplatte ist. Ach, komm. Who the fuck cares eigentlich? Ja, what would a pirate do? Ja, genau. Siehst du? Der wird sich eine SSD kaufen. Ja, ich bin immer noch kein Pastafari, der genug Geld für eine SSD hat. Immer noch nicht. Ah. Nee, ich finde das immer noch zu teuer irgendwie. Mann, ey. Pastafari zu werden. Oh, jetzt ist mein Bildschirmschoner angegangen. Weißt du, was an meinem Bildschirmschoner ganz toll ist? Dass er den Bildschirm schont. Auch, aber er reagiert interaktiv auf Geräusche aus der Umgebung. Echt? Ja, sieht toll aus. Mhm. Macht dann so schöne Bubbles. Ja, dadurch verbraucht er aber Strom, ne? Mehr. Ist ja auch scheiße. Who cares? Truff. Truff. Ja? Ich habe einen sehr günstigen Stromanbieter, der benutzt viel Atomkraftwerke und so, das finde ich toll. Ja. Dadurch wird es schön billig. Neckig. Boah, das ist bescheuert. Oh. Nein, in der Tat ist der zwar günstig, aber benutzt irgendwie 30% wieder verwertbare Energien. Ja. Ich heize mit Benzin. Ja, dann kannst du ja hier in den Golf von Mexiko und ein bisschen von der Wasseroberfläche abschalten. Ich habe eine Direktleitung. Ah, ja, gut. Ja, einfach vom Golf von Mexiko, dem Stahlrohr folgen. Ja, kommt mal direkt zu mir. Ja, dumme Sache das. Ja, passiert halt, gell? Ja. Ja, müssen sich was überlegen. Ja, alle sind jetzt wieder im Rumpflennen, ja. Und das Geile ist ja, das habe ich letztens auf Twitter gelesen. Flugzeuge fallen vom Himmel, die Weltwirtschaft bricht zusammen, ja, die Umweltkatastrophe Nummer 1, Vulkan bricht aus und Öl läuft aus. Und worüber kommt die Sondersendung? Über dem Ballack sein dummer Knöchel. Der Ballack. Ja. Ist nichts mehr mit Ball. Ja? Ist nur noch Ack. Ja. Ack. Ja. Ja, Ballsack. Ja. Wenn hast du auch Schnupfen? Hä? Ein bisschen. Hast du auch Schnupfen, ja? Ich bin so ein bisschen belegt. Ja, es geht mir auch so. Ja. Ah, wird wieder eine angenehme Sendung. Ah, ja. Ja, warte, pass auf hier. Wieder raschel, raschel. Polypen sind geil, was? Jetzt reicht. Benjamin, du lieber Elefant. Elefant. Warte, ich trinke. Horstjamin. Das klang nach Kaffee. Nee. Kaffee all. Kaffee leer. Kaffee scheiße leer. Ja. Boah, ich würde am liebsten jetzt echt eine Pause machen und mir einen Espresso holen. Der ist nämlich auch leer. Ja, Pech gehabt. Ich mache keinen Kaffee. Mein Kaffee dauert sogar noch länger als dein Espresso. Nichts gibt. Jetzt wird hier erstmal konzentriert gearbeitet. Ja? Geil. Ah, du machst dir Hoffnung. Nee. Nee, das Nein. sind keine Hoffnungen. Ja? Hier werden jetzt mal andere Seiten aufgezogen. Okay, andere Seiten habe ich übrigens gestern auch aufgezogen. Echt? Ja. Hast du eine Gitarre? Ja, ich habe eine Gitarre. Cool. Hast du andere Seiten aufgezogen? Nee, da nicht. Oh. Ich bin gestern durch die Gegend marschiert. Echt? Ja, weil, eigentlich marschiere ich fast jeden Tag durch die Gegend. Also jetzt nicht immer in Marschschritten, aber so durch die Weltgeschichte muss man schon mal laufen. Und gestern Abend habe ich mein Auto wir wohnen hier recht toll, so mitten in der Stadt. Mhm. Und zwar genau in der Fußgängerzone. Und das Wort Fußgängerzone sagt schon, ja, mit dem Auto parken ist das hier nicht so gut. Weil Warum es halt eigentlich nicht? Ist ja sonst keiner da. Nee, eigentlich nicht. Denke ich mir auch immer. Ich verstehe das auch nicht so richtig, warum Anwohner, die in der Fußgängerzone quasi wohnen, also mit Eingängen zur Fußgängerzone hinein, warum die kein Anrecht auf Parkplätze in umliegenden Straßen haben. Weil die anderen, die in den befahrbaren Straßen wohnen, die haben Anrechte auf Parkplätze. Ja, da hättest du nicht in die Fußgängerzone ziehen dürfen, weil da wird einfach mal davon ausgegangen, dass du eben kein Auto hast, weil du wohnst ja in der Fußgängerzone, also brauchst du gar keinen Parkplatz. Ja, aber ich bin ja kein Penner, der in der Fußgängerzone kampiert, sondern ich wohne ja schon in einem Haus, so mit Dach und vielen Wänden und? Drumherum und Fenster und so Löcher in den Wänden, wo man durchgehen kann. Echt? Ja, eigentlich Säcke schon. Säcke vor der Tür? Nee, wir wohnen am Hang, die fallen alle automatisch zu. Ah, cool. Ja, ist klasse. Großartig. Nee, und deswegen parke ich mein Auto immer in einem Parkhaus. Ah. Ist da ja auch ich so günstig. Einen Dauerparkplatz. Ja, das ist günstig. Das sollte ich von der Miete abziehen. Würde ich mal machen. Weil meine Vermieterin hat damals gesagt, ja, sie bekommen hier einen Parkausweis von der Stadt. Oder? Oder? Ja, habe ich nicht bekommen. Hast du nicht bekommen? Nein, die haben gesagt, wenn sie da wohnen, wo sie wohnen, kriegen sie keinen. Hast du vielleicht zu schnell gesprochen, dass sie gar nicht wussten, worum es ging? Die Schweiz ist ja dann noch ein bisschen weg. Ein bisschen langsamer reden, oder? Ja, sonst verstehen sie dich nicht. Ich müsste etwas langsamer reden, aber das ist nicht das Problem hier, weil die hier schwäbeln und nicht Schwäbeln. Schweizerdeutsch sprechen, ja. Hanoi. Hanoi. Ja, Hanoi. Ist aber das bayerische Schwab. Ja, was jetzt? Bayern oder Schwaben? Es ist bayerisch Schwaben. Ach Gott, ey. Ihr ja, das Problem ist ja, dass die Bayern oder Schwaben, eins von beiden. Das Bayern. Ist ja lustig, wirklich, wenn die Bayern, wenn du den Bayern sagst, der Franke ist auch nur ein Bayer, dann tickt der gerade so am Rad. Ja, die haben alle keine Ahnung, dass es daran liegt. Ja, das verstehe ich auch nicht. Ja, also das ist wirklich hier Bayern für mich und ich komme Bayern, jetzt auch nicht gebürtig so aus Norddeutschland, aber ich komme aus dem Rheinland und für mich ist das hier alles Bayern. Egal ob Franken oder Schwaben oder Oberbayern, Unterbayern, Linksbayern, Rechtsbayern, Dummbayern, alles Bayern. Ja, Bayern ist Bayern ist Bayern. Ja, oder Norditalien. Oh. Oder Holland. Nee, das war ja hier so Niedersachsen, die Ecke, oder? Nee. Nein? Holland ist Bayern. Holland ist auch Bayern. Ja, klar. Ah, okay. Da hört ihr doch mal den bayerischen Trainer an, da, den komischen. Wir ziehen in Bayern die Holzklocks aus, die Holz... Ah, ne. Da bist du natürlich bei mir gerade im richtigen Horst gelandet, ne? Ja, bei mir auch. Ja. Ja, du guckst ja Fußball. Ich guck ja nur. Ja, das Spiele ist egal, von du Fortuna guckst das. Düsseldorf. Ich bin einfach mal hier richtig Fußballverweigerer. Genau. Und ich gucke Nationalspiele. Nee. Was? Nationalspiele gucke ich auch. Und sonst nur, wenn mal irgendwo irgendwie auf einem dieser komischen Sportsender ein Spiel von Fortuna Düsseldorf übertragen wird. Dann gucke ich auch Fußball. Unglaublich. Ja. Ja, ja. Ich bin zwar kein Hardcore-Fan, der so, ah, ich muss jetzt jeden Tag entscheiden, aber ich höre mir dann auch schon die Live-Spiele, die Spiele live immer an über die 9011-App. Heißt sie so? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich dachte, ich höre die Spiele immer bitte über Twitter. Und das nervt dich schon. Und das nervt mich schon, ja, weil was in wen, who the fuck cares eigentlich? Ich kann es nur immer wieder sagen. Ja, das ist auch nicht eklatant wichtig für das Leben. 9011, tatsächlich, so heißt die App. Ich habe mal gerade nachgeguckt. Ja, ist auch jetzt nicht unbedingt wichtig. Nee, ist kein wichtiger Dingsbums. Auf jeden Fall war ich in dem Parkhaus und habe dort mein Auto abgestellt. Ja. Und bin dann des Nächtens gestern, so, das war irgendwie 11:30, also kurz vor Mitternacht. Da habe ich schon gedacht, ui, musst dich beeilen, damit du die geilen Geister nicht mehr findest. Oder die dich nicht finden. Mhm. Und ja, dann habe ich mal gedacht, gehst du nach Hause? Und dann kam mir ein Mensch entgegen. Ich glaube, es war ein Mensch. Sicher? Ich wollte gerade fragen. Bist du sicher? Nicht, dass da irgendwie... Auf jeden Fall war dieser Mensch äußerst korpulent. War es nicht ein Bayer? Oh ja. Siehst das du? Ganze würde das einschränken. Siehst du? Ja. Aber ein Bayer kam dir entgegen. Ja, ja, er war nicht jetzt direkt so als ein solcher ersichtlich. Er war äußerst korpulent, was mir persönlich ja nicht unsympathisch ist, weil ich ja auch extrem korpulent bin. Ja. Aber er konnte die Spur nicht mehr halten. Also er war wirklich extrem am Torkeln. Ja. Und ich habe mir einfach nichts dabei gedacht. Bin die Straße lang gelaufen, hatte die Knöpfe im Ohr, hab natürlich eine Folge Potthorst gehört. Was denn sonst? Ja, genau. Und dann merkte ich, dass dieses Wesen mich ansprach. Ich habe dann mal die Knöpfe aus dem Ohr genommen und gefragt, ja, bitte? Und dann hat er mich gefragt, wie geht es dir? Das war eine Frage, mit der ich erstens um die Zeit, zweitens von dieser Person und drittens überhaupt nicht mit gerechnet habe. Ja. Und dann sagte ich, ja, mir geht's gut. Und selbst, ja, danke, mir geht's auch gut. Ja. Ja, super. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Und dann hob er die Hand in die Luft zum Revoluzzer und als kampferprobte Kampfsau quasi schrie er in die Nacht hinaus, wir müssen so bleiben, wie wir sind. Da wusste ich so noch nicht ganz, worauf er raus wollte. Ich habe auch meinen Schritt nicht verlangsamt, habe ihn aber dann so ein bisschen verwundert und eingegrinst und dann schrie er noch durch die ganze Stadt quasi, wir dürfen nicht abnehmen! Okay. Ich habe mir nur gedacht, okay, dann machst du es nicht. Ich möchte es trotzdem etwas. und habe dann noch gesagt, schönen Abend und bin weitergegangen. Ja. Und ich denke bis jetzt über diesen Menschen nach. Echt? Also es wird mir im Traum nicht einfallen. Also ja, ich habe ja so eine soziale Ader. Ich verstehe das manchmal. Schuld. Ja. Ja, ich möchte dann auch irgendwie so verstehen, was mit diesen Menschen los ist. Das Ding ist, der ist mir echt viel sympathischer gewesen als 99,9% der anderen Menschen, die sonst hier so rumlaufen und mich wegen meiner Monstrosität in Form von Übergewicht anstarren. Oder sich so mit dem Ellbogen in die Seite stoßen und mit dem Kinn so auf mich zeigen, als würde ich das nicht mitkriegen oder so. Die sind mir wesentlich unsympathischer. Ja, du. Also ich. Aber es traut sich auch keiner, was zu sagen. Weißt du, wenn die was sagen würden, könntest du denen ja sagen, hier so, pass auf, ich bin nicht verfressen, ich habe eine Krankheit und diese Krankheit wird jetzt behandelt und ich werde abnehmen, aber ich bin dick und du bist bescheuert und hässlich und bei dir wird sich nichts dran ändern, ich werde abnehmen. Ja, aber dieses Argument lassen die Leute doch nicht gelten. Interessiert mich nicht, ich würde es trotzdem irgendwann mal gerne einem sagen oder auch alternativ ins Gesicht hinein föhnen. Nein, also mir sind Leute generell, die mich anlabern, obwohl ich keinerlei Interesse an ihnen zeige, was man schon an meinen Knöpfen im Ohr dann immer sieht. Ja, ich habe ja auch noch markante Knöpfe im Ohr, die man eigentlich nicht übersehen kann. Und dann werde ich trotzdem angesprochen. Wohlwissend, dass ich sie nicht hören werde. Ja gut, bei diesem Mann waren jetzt mehrere Umstände, dass ich ihm das verzeihen würde, weil erstens war es nächtens und er hat das wahrscheinlich nicht gesehen. Außerdem war er in einem Alter, wo ich denke, dass er das nicht erkannt hat. Nicht wusste, was das bedeutet und wahrscheinlich auch die Augen zu schlecht sind, um das zu sehen und ja, in der Dunkelheit, wer weiß, ob er das dann erkennen konnte. Ja, trotzdem. Trotz alledem habe ich ihm jetzt auch nicht mein Gesicht zugewandt, dass er denken musste. Aber er fand das irgendwie anscheinend ansprechend, dass ich, dass er nicht der einzige voluminöse Mensch in der Nacht draußen alleine rumlaufend war. Vielleicht kriegt er auch immer von seiner Sieglinde nur Gemüse und er hat die Schnauze voll und wird mal gerne wieder einen Gockel oder eine Haxe essen oder so. Ja, mei. Aber da kann man ja auch nichts dran ändern. Ja, Sieglinden sind so. Ja, aber die meisten Sieglinden meinen es ja wirklich nur gut. Ja, aber wir sind Horste. Wir brauchen Fleisch. Ja, Fleisch ist mein Gemüse. Sozusagen. Ist das nicht ein Buch? Oder auch ein Film? Oder beides? Ahnung, keine Ahnung. Doch, ich glaube, ich habe das sogar schon gelesen. Ich bin so in der Belletristik nicht zu Hause. Ah, ja. Du liest ja nur die Iliade und sowas. Unter anderem. Ja? Also ich lese klassische Literatur. Mhm. Ja? Shadowrun. Spannend. Shadowrun. Ja? Earthdawn. Das sind so. Sehr schön. Ja. Ja, Linux-Manuals. Read the fucking manual. Ja, genau. Übrigens eine ganz tolle Seite. Readthefuckingmanual.com. Ja, solltest du mal empfehlen. Mache ich immer. Ich kaschiere auch immer so den Link, indem ich einfach RTFM als Link-Cover dazu schreibe. Und alle klicken dann an. Was ist denn das? Ja, wenn sie zum 100. Mal dieselbe dumme Frage stellen. Ja? Da könnte ich auch bei manchen Kunden, ja, wenn sie zum 1.000.000. Mal dieselbe Frage stellen, die eigentlich schon seit Anbeginn der Zeit klar ist, ja, möchte ich einfach sagen RTFM. Und wenn sie dann fragen, was das sein soll, würde die Hölle losbrechen. Ja. Oh, die Hölle würde losbrechen. Ja. Sozusagen. Ja, schön. Ja. Kennst du Bastard Operator from Hell? Ja, natürlich. Ja, genau. Wie war noch mal dein Kundenkennwort? Meine AirPod Express ist kaputt gegangen. Du hast eine AirPod Express? Ich habe eine AirPod Express, weil ich gerne meine sämtlichen Räume beschalle. Mit einer. Das Schlafzimmer ist befreit von irgendwelchen. Lärm befreit? Ja. Geräuschdingern. Deswegen schleppe ich jeden Abend, das ist kein Witz, gell? Ich schleppe jeden Abend mein MacBook Pro ins Schlafzimmer, um Podcasts zu hören. Okay. Weil meine Freundin hat mir gesagt, da kommt keine so eine Boombox hin, die du mit einem Dock und deinem iPhone verschönern kannst. Warum lässt du einfach nicht das iPhone so plärren? Nee, das klingt nicht. Ja, aber vielleicht geht das Sieglinde dann so auf den Sack, ja, dass sie sagt, ah ja, gut, dann mach halt. Also ich will ja auch kein Arschloch sein. Das hat doch nichts mit Arschloch zu tun. Das doch, ist Lernen durch Schmerz. Ja, ich bin nicht dazu in der Lage, jemanden so in der Art zu foltern, weil das Problem ist, ich bin auch noch mit von der Partie und liege im gleichen Bett und werde auch von diesem Quack-Sound gequält. Ja. Nein, das möchte ich keinem antun. Kylie Minogue ist in Deutschland. Ja, selber schuld. Ja, habe ich auch gedacht. Ja, die auch noch so einen gefakten Hintern hat. Einen gefakten Hintern? Ja, hat sie jetzt im Videotext gesagt. Sie hat persönlich in den Videotext reingeschrieben per SMS-Chat. Genau, hat gesagt, nein, ich weiß gar nicht, was ihr euch alle aufregt, mein Hintern ist nicht echt, ihr wisst gar nicht, wie viele Leute an meinem Hintern rumfummeln, damit er so gut aussieht. Ich habe übrigens keinen Minogues Hintern auch schon in der Hand gehabt. In echt? Nee. Nee, in Madame Tussauds. Okay, also ich persönlich habe mir ja dann gedacht so, ach du, wenn es denn sein muss, ja, würde ich mich opfern. Um den zurecht zu tapen. Aber sowas von, ja. Nee, das ist tatsächlich wahr, dass auch in meinem Dafürhalten Kylie Minogue die zweitattraktivste und zweitsexyste Frau auf der Welt ist. Definitiv. Sieglinde Minogue? Ich scheue mich ja fast, diese Frage zu stellen, aber wer ist denn die Nummer 1? Ja, Sieglinde halt, gell? Ich wusste es. Aber ich sagte nicht welche. Nein, meine Sieglinde. Deine Sieglinde. Meine Sieglinde. Du bist so hoffnungslos romantisch. Ich bin sowas von mit Schmetterlingen in dem Bauch und sowas. Ja. Ja, das passiert. Ja. Eigentlich finde ich das gar nicht romantisch, sondern das ist einfach nur Tatsache. Ja. Okay. Ja, meine AirPod Express ist trotzdem kaputt, aber sie funktioniert noch. Schräg, oder? Sie ist kaputt, aber sie funktioniert noch. Ja, ich weiß nicht, kennst du die alten AirPod Expresses noch? Die hatten nicht so einen Aufstecker wie die Netzteile oder so von Apple. Ja. Sondern das war halt einfach schon da dran geklipst irgendwie. Ja. Und nicht abnehmbar. Meins ist jetzt abnehmbar. Zumindest soweit die Kabel, teilweise, die noch angeschlossen sind, es erlauben. Cool. Ja. Sexy. Ja. Ja, also es funktioniert noch. Musst du neue kaufen? Muss ich neue kaufen? Musst du neue kaufen. Ah. Ja. Kostet ja nichts. Ja, kostet ja nichts. Also dafür, für das, was dieses Ding macht, finde ich es immer noch ein bisschen nicht preiswert. Echt nicht? Nee. Ja, mei. Also es ist jetzt kein Preis, wo ich mir den Kopf darüber zerbreche. Ja, ich fange ja schon an, wenn es darum geht, dass mich einer auf der Straße anquatscht und fragt, hast du mal Leute? Dann fange ich schon an, durchzukalkulieren. Okay. Und denke mir dann meistens, ich sag immer, kannst du auf einen Hunderter rausgeben? Und es ist mir erst zweimal passiert, dass einer sagte, ja. Und dann hast du es gegeben? Nein, ich hatte keinen Hunderter einsteigen. Ja, aber ich warte drauf, dass sie sagen, du kannst doch mit Kreditkarte zahlen, ja, und dann so ein Gerät rausholen. Ja. Oder auch ganz toll, via PayPal mit Bump. Weißt du? Holen sie ein iPhone raus, ja, hier, wir können hier PayPal machen. Alles gut. Finde ich großartig. Ja, finde ich geil. Betteln 2.0. Finde ich echt eine geile Idee. Oh, please donate. Ja, genau. So ein Button, so ein PayPal-Button auf der Stirn. Genau. Finde ich gut. Homeless.de. Naja. Read my blog. Keine Postanschrift, aber eine Homepage, ey. Ich quäl mich gerade sowas von rum. Wegen deiner AirPod? Nee. Achso. Die AirPod ist mir jetzt gerade mal egal. Ich bin echt jetzt da, wo auch meine Boxen stehen. Okay. Nee, wegen, ich habe für einen meiner Blogs mich beworben quasi für so einen Affiliate Programm. Ja. Und so richtig glücklich werde ich damit nicht. Weil du nichts damit verdienst? Ach, das ist das eine Problem. Ich mache das eigentlich nur wegen den hübschen Bannern von Apple. Okay. Ja. Das ist mal eine ganz andere Motivation. Ich finde das wirklich hübsch. Ich finde das auch immer so, in, wenn du so irgendwo auf irgendwelchen Blogs bist und da ist dann hier Gartenstreu, hast du nicht gesehen? Okay, aber das passt gar nicht zum Thema. Das nervt mich meistens schon immer so. Mhm. Ich habe mal so ein bisschen rumprobiert und habe mal so einen Probebanner bei mir in den Blog mit eingebaut. Den kann man da auch sehen so. Und kann man ihn auch da klicken? War ganz am. Den kann man auch klicken, ja. Hey, cool. Aber da klickt keiner. das ist total geil. Der stand ganz am Anfang, wo da noch kein Content war, bezogen auf den Namen des Blogs, den ich jetzt hier nicht nennen werde, aber die Leute, die mich kennen, die wissen das eh. Da war dann so, kaufen Sie Blumendünger. Jetzt. Schön. Oder züchten Sie Ihr eigenes Obst. Auch schön. Ja, war ganz toll. Ich fand die auch wunderschön, so mit Blümchen und Bäumchen und so. Total ist nicht klasse. Unbedingt themenbezogen, aber hübsch gemacht. Es bezog sich irgendwie auf den Namen, aber der, das ist so wie Äpfel und Birnen halt zu vergleichen. Ja. Ich fand das witzig. Aber so witzig ist es jetzt auch wieder nicht. Wie ja, immer. Ja, eigentlich nicht, nee. Nee. Hm. Hast du was, noch was auf der Pfanne? Auf der Bettpfanne? Auf der Bettpfanne habe ich eine Abdeckung, damit es nicht so riecht, ja. habe ich mir jetzt eine neue gekauft. Die ist aus schön gebürstetem Edelstahl. Und ich dachte aus Ruthenium. Nein, nein, aus gebürstetem Edelstahl. Ruthenium wäre dann was für die nächste Anschaffung. Wobei ich mir dann das Ganze aus Palladium mit angebrachten Rubinen besorgen werde. Apropos Rubine, hast du das iPad gesehen, das vergoldete mit den... das ist so scheiße hässlich, genauso wie das iPhone. Das ist furchtbar, oder? Das ist furchtbar, wer möchte sowas haben? Und dann auch noch zu dem Preis. Obwohl der Preis geht, das iPhone war teurer. 180.000? Ja, das war irgendwie so bei einer halben Million oder so, glaube ich, das iPhone. Ja, aber da waren viel mehr Diamanten, da ist ja nur das Apple-Logo mit Diamanten ausgelegt. Nein, das ist doch schon wieder Mist. Ja, dann sollen sie es doch wenigstens richtig machen. Nichts Halbes und nichts Ganzes. Wenn, dann so ein richtiges Pimp-iPad. Ja, genau. Also du hast sonst nichts auf der Pfanne? Ich, doch, ich habe einiges auf der Pfanne. Ja, dann hau mal raus. Schnitzel. Oh, geil. Rumsteaks. Oh, ich habe ja so Bock. Rumsteaks, da sind wir beim Thema. Ich war wieder bei Metzger. Du warst bei Metzger. Ich war bei Metzger. In seriösen Klamotten oder in ich habe beides Kinderbuchsen. Versucht. Ich habe beides versucht. Im sportlichen Outfit und im normal legeren Outfit. Und an beiden Tagen war besagte Fleischfachverkäuferin nicht da, sondern nur die alten, schabbeligen, die, ich glaube, jeden siezen. Ja. Sozusagen möchtest du also mitteilen, dass dein Experiment fehlgeschlagen ist? Ich würde es noch weiter ausbauen einfach. Also die Zeit wird sich noch mit sich bringen. Ich habe beim letzten Mal, wollte ich was zum Kurzbraten kaufen. Zum Kurzbraten? Zum Kurzbraten, ja, also so Steak. Ja. Nicht so Rinderbraten, 2 Stunden im Ofen und sowas. Sondern halt so Pfanne rein, fertig. Weil dann auch schön blutig innen drin. Genau. Und hab dann Rinderlende gekauft. Rinderlende? Die sah aus. Rinderlende. So scheuert. Naja gut, okay, weiter. Die sah sehr schmackhaft aus. Okay. Die ist gar nicht, normal ist die eigentlich gar nicht schlecht. Und dann habe ich die gebraten und hab die dann so auch schön ziehen lassen und so. Und die war dann wirklich innen total rosig. Und trotzdem zäh wie Leder. Das ist, dann hast du keine Lende gehabt. Lende kriegst du nicht zäh. Doch. Die kriegst du auch zäh, wenn die Stücke mit der Faser geschnitten sind. Und wie die das hingekriegt haben, verstehe ich nicht. Aber mir ist es nicht aufgefallen, nicht Vollpfosten. Ja, nee, aber also Rinderlende ist ja, also Lende generell ist ja Filet. Ja? Und Filet ist eigentlich immer so das, die Sache, wo du sagst, bestell Filet, ja, dann hast du immer, also Filet kriegst du nicht tot. Es kostet zwar das Dreifache, aber du kriegst es nicht tot. Ja? Das ist krass. ja. Genau. Also ich bin mir da nicht ganz sicher. Was? Dass Filet und Lende das gleiche ist. Doch, ist es. Da wette ich mit dir um, ich könnte ja jetzt so den Esel und Teddy aufleben lassen und um eine Mille wetten. Das mache ich aber nicht. Vor allem, weil auch Mille nur 1000 heißt. Davon mal ganz abgesehen. Ich würde mit dir um was könnten wir wetten? Um ein hausgemachtes Frühstück. Du weißt, dass schon einige Kilometer zwischen uns liegen. Ja, das ist nicht mein Problem. Wann und wie du das einlöst, das kannst du zusehen, wie du klarkommst. Aber ich würde dir sozusagen ein Frühstück spendieren. Also ich weiß, dass es sogar beim Schwein ist Filet und Lende das gleiche. Richtig, und so ist es auch bei Rind. Ja, wirklich? Dann würde ich sagen, ich schlag das jetzt einfach nach. Schlag das nochmal nach. Würdest du mal bitte ein bisschen Musik in der Zwischenzeit singen? Musik singen? Ja. Oh, warte. Ah, ja. Habe ich das noch da? Warte. Das habe ich. Ja, habe ich. Ah, cool. Warte. Du hast recht. Ja, natürlich habe ich recht. Ja, mit dem Schmetterlingsschnitt kann die Fläche einer Fleischscheibe fast verdoppelt werden. Ja, aber die Dicke nimmt dann ab. Ja, richtig. Ah, jetzt weiß ich auch, womit ich das verwechselt habe. Ja, mit? Mit dem sogenannten Schulterfilet. Ja, Schulterfilet ist wie was anderes, weil das wird ja aus der Schulter gemacht. Und das ist kein Filet im herkömmlichen Sinne. Ja, das heißt ja auch dann falsches Filet. Richtig. So, woher ja, weiß haben ich... Haben wir wenigstens mal einen Link. Woher weiß ich das jetzt? Ganz einfach. Ich kenne... Metzger. Nein, ich kenne nur 4 Köche, ja? Und 2 Metzger, persönlich, in meinem Bekanntenkreis. Die heißen ja seltsamerweise alle Horst. Nein, und... und die haben es voll drauf. Und die haben, ich bin ja so ein fleischfressendes Pflanzerl, okay? Und die erklären mir dann immer so einen Krempel, ja, wo ich dann einfach sage: Hier, sag mal, was ist das? Und dann sagen die mir das und dann bin ich glücklich. Daher weiß ich das. Gut, dann erwähne ich nicht, dass ich mal gekocht habe. Besser nicht. Nee. Aber das ist auch schon so lange her. Ich bin mittlerweile wirklich schon alt. Da ist es verzeihbar. Vergessen. Ja. Ja, ich setze mich mit dieser Materie immer recht aktuell auseinander. Ja. Weil ich esse ja jeden Tag. Einmal. Also den ganzen Tag dann halt. Und da bin ich halt immer so drin in der Materie. Und wenn ich dann eben irgendjemanden an der Straße, also von meiner wunderbaren Wohnung aus jemanden sehe, der mir was erzählen könnte, den schreie ich immer runter: Ey! Sommer! Und deswegen. Wir haben jetzt diese Woche eine vegetarische Woche eingeführt. Bist du ekelhaft? Ich habe Schinkennudeln gekauft. Ja. Du bist gut. Das ist geil. Schinkennudeln in der Vegetage. Cool. Das ist wie die eine, die beim Bekannten von mir war, in der Gaststätte von ihm, und sagte: Oh, die ist Vegetarierin auch ganz, ganz streng. Meinte: Oh, die Soße ist aber so lecker. Und die Nussstückchen da drin. Und die Bedienung sagte dann zum Chef: Sollen wir verraten, dass das Nierensoße ist? und das Nierenstückchen sind, auf denen sie rumkaut. Haben sie nicht gemacht. Ui, ui, ui. War doch recht amüsant, ja. Gemein. Die hat's verdient. Okay. Ist also voll in Ordnung, voll Knorke, sozusagen. Voll Knorke? Ja. Aber warte, sowas von. Wie gefällt dir eigentlich hier, guck mal, jetzt habe ich mal eine Frage an dich, wie gefällt dir eigentlich mein Setting? Ach doch, so gut. Ich habe ja nebst meinem neuen / alten Mikrofon habe ich mir ja, wie vorhin schon breit getreten, einen Elevator, einen Lift für meine Recheneinheit gekauft. Mhm. Habe das dann so alles ein bisschen umgebaut. Also ich bin von der rechten Seite des Schreibtischs auf die linke Seite des Schreibtischs umgezogen. Und habe so alles, was ich an technischem Material, was ich so brauche, was ich so will, alles mal hingestellt, schön verkabelt und hübsch gemacht. Und ja, jetzt sag, wie gefällt dir eigentlich mein Setting? Ja, beneidenswert. Also ich finde das schon sehr schön. Ich finde, das sieht sehr professionell aus. Du solltest irgendwas podcasten oder eine Radiosendung machen oder so. Meinst du? Ach, ich traue mich nicht. Ich habe gehört, meine Stimme hört sich so scheiße an. Ja, das Mikro ist kaputt gehen. So schlimm, dass zum Mikro kaputt gehen ist meine Stimme. Ja, das ist halt nicht alles, was man professionell ausstattet, verfügt auch dann automatisch über alle Komponenten, die dazu benötigt werden. Das ist allerdings richtig. Schön war auch der Satz meiner liebsten Sieglinde, die dann reinkam und ich so, und, guck mal. Und sie so, ja, wenigstens sieht's professionell aus. Und ich weiß nicht, ob sie sich klar war über das, was sie da gesagt hat, oder ob sie es wirklich gemeint hat. Ich habe vorsorglich einfach mal eine Woche nicht mit ihr geredet. Nein, das stimmt natürlich nicht. Vorsorglich? Genau. Schon eine Woche vorher? Sozusagen. Nein, das stimmt natürlich nicht. Es waren 2 Wochen. Ich bin ein Vollhorster. Das merkst du erst jetzt? Nee, das wusste ich schon vorher. Sonst hätte ich ja nicht mich dazu breitschlagen lassen. Hier, zu Potthorsten. Ja, ne, breitschlagen. Ich habe wochenlang in deinen Ohren gelegen und habe gesagt, ach, bitte. Ach, du warst das und ich habe nicht verstanden, warum die Q-Tips nicht mehr einführbar waren. Ja, das war meine Zunge. Scheiße Bilder, raus aus meinem Kopf. Ja, nee, nix ist. Verdammt. Ich bin wirklich im Vollhorst. Ich wollte gestern nämlich auch einkaufen gehen. Ja, ehrlich? Ja. Ja, das hast du ja schon erzählt. Du hast Schinkennudeln für die vegetarische Woche gekauft. Ja, aber erstmal bin ich bin ohne Bargeld aus dem Haus gegangen, weil ich dachte, die Zeiten sind gut, man kann mit Karte zahlen. In der Regel, wenn du nicht gerade zu einem Bäcker gehst, ja. Ja. Und ich wollte ja einen etwas größeren Einkauf machen. Dann erst recht. Ja, und habe mir gedacht, das ist wunderbar und bin dann mit dem Autochen zu einem Laden meiner Wahl gefahren, stand dann davor und merkte, du hast ja tatsächlich nur die Karte dabei und ansonsten 24 Cent. Wow. So. Ja. Und dann habe ich so eine schöne Parkscheibe, da kann man normalerweise so einen Chip reintun für Einkaufswagen. Mhm. Frag mich nicht, wo der Chip ist. Er ist auf jeden Fall nicht da, wo er sein sollte. Das ist eher schlecht. Also bin ich dann in den Laden reingegangen und habe gefragt, hey, haben Sie vielleicht mal einen Chip für mich? Kriegst du auch wieder. Und die haben sich gedacht, ja, nee, ist klar. Nee, die haben sich gedacht, nee, sowas haben wir nicht. Auch schön. Ja, und dann habe ich gedacht, dann kann ich heute nicht einkaufen. Und bin dann wieder umgekehrt. Hab mir bei Sieglinde sowohl 1 Euro als auch einen Chip geholt. Man könnte ja mal 2 Wagen brauchen. Ja, oder telefonieren müssen mit einer Fernsprecheinheit in einer Zelle drinnen. Nein, Quatsch. Keine Ahnung. Habe ich auf jeden Fall eingesteckt, bin wieder runtergefahren, bin an den Kofferraum und habe festgestellt, oh, du hättest natürlich auch auf die Idee kommen können, das Leergut wegzubringen und hättest dann mehr als 1 Euro gehabt, den du in diesen scheiß Einkaufswagen reinstecken könntest. Ja. Und hättest dir die Fahrt nach Hause ersparen können. Verdammte Haxe. Gut, hätte man machen können. Ja? Muss man aber nicht. Der weitdenkende Horst hätte das auch getan. Ich habe einfach vergessen, dass ich die Scheiße noch im Kofferraum habe. Ja, mach dir nichts draus. Das geht mir, würde mir hundertprozentig genauso gehen. Ich könnte dieses Leergut sogar 5 Minuten vorher runtergetragen haben und hätte es vergessen. Nee, ich hatte es wirklich schon länger im Auto, aber ich habe noch die, als ich dann den Kofferraum aufgemacht habe, hatte ich auf einmal wieder die zylindrische Stimme im Ohr. Bringst du auch die Flaschen weg? Und die horstianische Antwort, jo. Umblende. Ja, was sollte ich nochmal machen? Ja, fuck. Kenn ich. Ja, du, soll vorkommen. Das ist aber nicht so gut wie ich, weil Siglinde mir die Karte reichte. Ja, die IC-Karte. Mhm. Ich die gewissenhaft in meine hintere Hosentasche steckte und mich danach anlehnte an einen Tisch. Knack. Und ein leises Knack vernahm und dachte nur, fuck. Ging dann zu Siglinde und sagte, Siglinde. Stummer Blick zu mir. Mir ist da was passiert. Immer noch stummer Blick zu mir. Putz machen. Ich hole die Karte raus, zeige sie ihr. Ihre Reaktion? Das ist jetzt nicht dein Ernst. Nichts, das tut mir leid. War es Ihre Karte? Ja. Ah, wenigstens etwas. Das Geile war, sie hatte so eine tolle Geheimzahl. Mhm. Ja? 5595. Kann man ja sagen, weil die ist ja weg. Die Karte ist nicht mehr. Genau. Diese Geheimzahl war so toll. Und jetzt haben wir eine andere, nämlich, nein. 1, 2, 3, 4, ja. Olé. Ja. Ja, nee. War 4711. Die 4711, die 4711, bitte 0815. Ja. So sieht's nämlich aus. So. Haben wir noch was? Ich habe ein iPhone. Das haben wir Fleisch. Auch schon erwähnt. Fleisch? Fleisch. I eat brains. Kennst du Plants vs. Zombies? Natürlich. Brains. Brains. Ja, sehr großartig übrigens. Sehr großartiges Spiel, leider ein unglaublicher Zeitvernichter. Echt? Also das ist wirklich das schlimmste Zeitgrab, was ich kenne. Also ich habe das irgendwie so in der Woche durchgehabt. Ja, und wie viel Zeit hast du dafür? Eine Woche. Nonstop. Ja klar. Schlafen, wer braucht es? Ich nicht. Nee, ich habe dann immer so täglich so ungefähr eine Stunde geschlafen und dann gespielt. Nee, keine Ahnung. Also effektive Spielzeit waren vielleicht, keine Ahnung, ein paar Stunden. Also so im mittleren zweistelligen Bereich. Vielleicht. Ich muss auch dazu sagen, dass ich eher ein schlechter Spieler bin. Ich bin auch kein guter Spieler. Ich habe auch für Assassin's Creed 2 habe ich unglaublich lange gebraucht. Vier Tage. Ich spiele ja sowieso so selten. Ja. Ich bin kein richtiges Spielkind. Ja, du bist so ein Horst, bist du. Kannst du es mittlerweile hören? Was denn? Meinen Rechner? Ich weiß nicht, ob ich deinen oder meinen höre. Ah, ja. Es pfeift. Ja. Ich setz mal den Kopfhörer ab, wenn es dann immer noch pfeift, ist es deine. Hä? Dann ist es deine. Es ist meine. Mhm. Aber ich kann doch nicht deinen gerade so laut hören, oder? Nö. Deine pfeift wahrscheinlich auch. Ja. Weißt du, was auch toll ist? Warte, Achtung. Hörst du das? Ja. Oh, das hallt schön nach. Ja, gell? Das ist geil. Das? Willst du verraten, was das ist? Das, liebe Zuhörer. Also, wir beide und unsere Sieglinden. Oh mein Gott, was kommt jetzt? Was denn? Das sind unsere Zuhörer. Ach so. Nein, das waren die Federn meines Mikrofonarms. Tja. Tja. Und das ist alles nicht so schön entkoppelt. Also es ist schon einigermaßen entkoppelt. Also ich habe eine Spinne an dem Mikrofon, aber ja. Spinne! Hört es. Ja, genau. Spinne. Spinne! Spinne! Spinne drum jetzt. Ich will Kaffee. Was trinkst du für Kaffee? Jetzt gerade? Nee, gar keinen. So grundsätzlich, normalerweise, allgemein. Ich bin ekelhaft. Ich trinke Brühkaffee. Was? Nee, echt? Jetzt sowas mit Wasser aufkippen und dann rühren? So ein Instant-Scheiß? Nein, Brühkaffee, nicht Instant-Kaffee. Also so mit Filter und so? Genau. So Durchlauf? Ja. Voll ekelhaft eigentlich. Und den trinkst du, weil du den gerne trinkst? Wie die Sau. Nee, den, ja, was soll's denn? Bist du ein Kaffee-Junkie? Also brauchst du deinen Koffein so täglich in mehrfachen großen Dosen? Ja, ja, ja. Also ich trinke, also ich war früher schlimmer, das muss man auch mal dazu sagen. Ich trinke ungefähr von dem Brühkaffee, der, also, meine Zunge ist da nicht so geeicht darauf. Trinke ich eine Kanne, dann trinke ich vielleicht nochmal einen Mokka. Für die es nicht kennen, ne, das ist mit Kaffee in kleines Kännchen kurz aufkochen lassen, alles wird gut. Mhm. Wo der Satz dann noch in der Tasse drin ist. Oder ich gehe zum Starbucks. Wobei der ja eigentlich jetzt auch nicht so der Burner ist. Mir schmeckt er. Mhm. Aber so Espresso und so. Nee. Aber auch keine so eine Senseo oder so, wie sie in hatte ich mal, ist kaputt gewesen. Fand's aber gut. Nein, was heißt kaputt? Die Senseo hatte ja schon immer so das Problem, dass irgendwie der Tank nicht so ganz dicht war und dann das Wasser immer rausgesuppt ist. Und es war ekelhaft. Ernst jetzt? Ja. Und, da ist mir das auf den Sack gegangen und habe ich sie weggegeben. Das Problem ist, dass die Menge an Kaffee, die ich konsumiere, sich so eine, ach, ich mach mal einen Kaffee, eigentlich nicht lohnt, weil ich dann ungefähr 80% meiner Wachzeit dann in der Küche verbringen würde bei der Kaffeemaschine. Das ist nicht gut. Ist ja schön. Ja? Und deswegen habe ich gesagt, nee, so nicht. Es gibt eine Kaffeemaschine. So, jetzt hat Sieglinde hat die tolle Idee gehabt, sich zu ihrem Geburtstag eine neue Kaffeemaschine schenken zu lassen, weil die alte ist ja niemals so schön. So, jetzt kriegt die eine neue Kaffeemaschine und ich war erstmal stinksauer. Warum war ich jetzt stinksauer? Weil, das frag ich mich auch. Weil der Kaffee schmeckt oder hat immer geschmeckt gleich, nämlich gut. Also den Umständen entsprechend gut. So, dass ich ihn trinken konnte und sagen konnte, hey, Kaffee. Ja. So, das lag daran, dass ich ungefähr ein halbes Jahr daran rumgetüftelt habe, wie denn nun die optimale Mischung zwischen Wasser und Kaffeepulver ist. Ja. So, was sich natürlich radikal ändert, wenn du eine neue Kaffeemaschine hast. In der Tat. Was darin resultierte, dass ein halbes Jahr lang der Kaffee scheiße geschmeckt hat, weil die Mischung nicht mehr stimmte und ich immer rumexperimentieren musste. Und wenn ich morgens beim Aufstehen keinen Kaffee bekomme, bin ich, sagen wir es mal nett, unleidlich. Was generell? Bist du Morgenmuffel? Nein, niemals. Echt? Nein, ich doch nicht. Ich werde immer gehasst, weil ich morgens aus dem Bett hüpfe und durch die Gegend jumpe und fröhlich bin. Ja, das ist kein Problem. Ja? Erinnere dich bitte daran, wenn du bei mir sein solltest und irgendwann mal bei mir übernachten solltest, das nicht zu tun. Zumindest nicht vor meinem zweiten Kaffee. Denn ansonsten wirst du das nie wieder tun. Nein, ich hasse das. Morgens Leute zu treffen, die gut drauf sind, das ist, nee, nicht meins. Ich bin, morgens ist echt so der schönste Zeitpunkt am Tag. Nee, finde ich überhaupt nicht. Doch, wenn man die Augen aufmacht, das ist auch das Problem bei mir, wenn ich irgendwie so um 6 Uhr aufwachen würde, wenn ich um 8 Uhr zum Beispiel erst aufstehen muss und ich blinzele nur einmal in der Gegend rum, dann stehe ich auch auf. Weil ich dann schon wieder so Hummel im Hintern habe, dass ich direkt irgendwas machen muss und Spaß und lustig und haha. Und ja, es ist eigentlich ein Wunder, dass ich noch nie morgens Gewalt angetan bekommen habe. Ich könnte dir aber da vielleicht weiterhelfen, dass dir es nicht mehr so passiert. Ich finde das aber toll. Ja, ich aber nicht. Ich finde Schlaf total überbewertet, wirklich. Ja, das generell sowieso, aber nein, morgens aufstehen und gut drauf sein, das, nein. Nein, find's nicht. Nein, ist nicht gut. Nein? Nein, überhaupt nicht. Ich finde das super. Nee, scheiße. Ja, hast du denn eine bevorzugte Kaffeesorte? Das war jetzt immer noch irgendwie für mich wichtig. Ach, da sind wir noch? Nein. Ja, klar, natürlich. Feine Milde von Chibo. Ist das Chibo? Ja, klar. Ah, ja. Ja. Wenn scheiße, dann richtig. Oh, Chibo, das sind diese blauen Tüten, gell? Ja, genau. Ja, die geht aber eigentlich. Finde ich einen rechten Gaumenschmeichler. Ja, ich bin ein Kaffeebanause, ja, ich stehe dazu. Ja, das will ich einfach mal so stehen lassen. Also ich lasse ja nichts über meine Nespresso gehen. Ich weiß, man kann damit keinen Kaffee kochen, das ist mir aber auch scheißegal, weil ich Kaffee nicht mag. Ich mag Kaffee nur mit viel Milch oder beziehungsweise ein bisschen Kaffee in meiner Milch. Also den normalen Kaffee an sich, den finde ich eigentlich, also das, was du da so trinkst an Gebräu, das könnte ich nicht runterkriegen. Also ich könnte das trinken, wenn ich in arger Koffeinmangelsnot wäre, aber ich würde das nur unter Ablehnung machen und unter Protest und das trinke ich aber auch nur zu Hause. Also unterwegs würde mir nie einfallen, Filterkaffee zu trinken. Gibt's den draußen überhaupt noch? Ja, klar. Also in Imbissbuden aber nur, oder? Nö. Kriegst du echt? Überall. In jedem Café. Kriegst du im in jedem Eiscafé. Kriegst du sogar bei Starbucks. Echt? Ja, klar. Wie kann man zu Starbucks gehen und sich nicht den besten Kaffee der Welt holen? Oder Espresso, Latte Macchiato, irgend sowas. Ich liebe Starbucks. Es gibt wirklich nur Starbucks mag ich genauso gern wie meinen Kaffee, meinen Espresso, den ich zu Hause mache, wirklich. Hm. Und deswegen trinke ich auch draußen fast nie Kaffee oder Espresso oder sowas, weil mir keiner so gut schmeckt wie der, den ich zu Hause mache. Ja gut, mei. Dann trinke ich lieber Red Bull oder so, Hauptsache Koffein, aber nee. Hm. Ich finde es ja schon enttäuschend, dass in manchen größeren Städten es keinen Starbucks gibt. Ja, ich auch. Zum Beispiel in meiner Stadt gibt es keinen Starbucks. Ja, noch nicht mal im Umkreis. Also bei uns im Umkreis gibt es eine. Also in der näheren Umgebung, wo du aber auch schon wieder eine halbe Stunde fahren musst. Ja, du bist ja noch nah dran. Ich muss eine Stunde fahren. Okay. Das ist echt ein hartes Schicksal. Durchaus. Bist du gerade an irgendein Gerät gekommen oder war ich das? Wegen dem. Es hat so gerauscht. Gerauscht. Knarzt. Geknirzt. Ich habe geschnalzt den mit der Zunge. So. Irgendwie, keine Ahnung. Genau. Wir haben noch keinen Krach gemacht. Wir haben noch keinen Krach gemacht? Doch. Ja, jede Show muss doch sein. Doch, ich habe schon Krach gemacht. Echt? Ach ja, du hast ja Mikrofon mit dem Geigen rumgespielt. Ja, ja. Mhm. Ah, meine Aufmerksamkeitsspanne ist wieder so gering. Ja. Ey, sollten wir nicht mal wieder einen Podcast empfehlen? Du meinst, du möchtest tatsächlich etwas in die Sendung bringen, wofür sie eigentlich gedacht war? Ja, ursprünglich war das ja mal so. Und wir hatten ja auch in der ersten Show die Esel und Teddy Show. Ja. die du heute sogar auch schon mal erwähnt hast, mit ihrer Spendenaktion, die immer noch läuft. Ja. Sei stolz auf mich jetzt. Ja. Los. Hey, Horsti, Horsti, Horsti. Ich bin noch eine ganze Woche hier, Autogramme gibt's später, danke. wen empfehlen wir denn? Keine Ahnung, hast du... Er denkt, ich laber mich jetzt hier fusselig wieder wie immer und trinke... Ich höre doch keine Podcasts, so einen Scheiß, den höre ich mir nicht an, ey. Ja, ich frage mich auch immer, was das für Idioten sind, die solche Scheißdinger machen. Ja, Horst, Arschkrampen, alles Tricks, Bagage da. Vollhorste, total. Genau, Vollhorste. Ja, Mann, Mann, Mann. So. hast du einen, den du jetzt so akut empfehlen möchtest? Also es gibt einen, den ich regelmäßig und extrem gerne höre. Wen denn? Dabei muss ich zugeben, ich habe die letzte Folge nicht gehört. Okay. Weil die letzte Folge ist eine Trauerfolge. Eine Trauerfolge? Ja, es geht da um den verstorbenen Rocksänger Ronnie James Dio. Ja. Ich habe noch nicht mal eine Ahnung, wer das ist. Das muss ich ehrlich zugeben. Also ich, Rockmusik und ich, das sind so... Der war mal bei, na, wie hießen sie? Ozzy Osbourne hat Black Sabbath. Genau, Black Sabbath war der mal und hat dann was Eigenes gemacht und hat dann nochmal bei irgendwem bekannt, ich habe Poison oder so gespielt. Aber da darfst du mich nicht drauf festnageln. Ja. Ja, Trauerfolge. Entschuldigung. Ja, so, also der im Podcast-Text steht, heute teile ich mit euch meine Erinnerungen an den gestern verstorbenen Rocksänger Ronnie James Dio. Die Folge ist vom 17.05., also muss er am 16.05. gestorben sein. Ja. Hört, warum mich im Alter von 17 Jahren ein unvergessliches Konzert mit diesem Ausnahmesänger so begeistert hat und warum die Hardrock-Welt trauert. Und ja, du weißt ja, dass ich so ein... Optimistenstück bin, was immer so ganz fröhlich durch die Welt laufen will und versucht, jede mögliche Art von Trauer und auf jeden Fall alles, was einen bisschen negativen Touch hat, so ein bisschen von mir zu halten. Ja. Du bist und deswegen habe ich mir diese Folge noch nicht angehört. Okay. Trotz alledem finde ich den Podcast ansonsten sehr toll. Und ich finde den Podcast-Produzenten sehr toll, der dahinter steckt. Dann sag doch jetzt einfach auch mal, wer es ist. Nee, ich finde einfach, dass... kann man selber rausfinden. Kann ich selber rauskriegen. Ja, richtig. Eigentlich, ne? Nee, ich finde... Web 2.0, ja, selber Content machen, selber mal ein bisschen was rausfinden. Letzte Woche haben wir euch noch die Seite empfohlen hier. Let me Google that for you. Genau. Wir sollten so ein Let me Google that for you Link für jeden Link-Tipp machen. Also für jeden... Genau. Egal, was wir... Warum machen wir eigentlich Shownotes? Egal für welche Shownotes, wir breiten die immer als Let me Google that for you Link auf. Ja. Das wäre geil. Ich sag ja, warum machen wir überhaupt Shownotes? Shownotes sind überbewertet. Ja, könnten sie doch mal selber so hier suchen. Nein, ich möchte den Silver Surfer empfehlen. Den Silver Surfer? Ja, aber nicht mit V, sondern mit B. Silber Surfer. Ah. Ja, Silver Surfers Podcast. Und der ist mein Leben und mega stark. Großartig, sagst du? Der ist wirklich großartend. Großartend. Ja, ja. Also der hat zum Teil wirklich komödiantisches Potenzial auch in manchen Folgen. Manche Folgen sind auch sehr nachdenklich. Ernst? Oder eher Horst? So ein Zwischending. Zwischen Ernst und Horst? Ja. Also... Also ich finde den Silver Surfer Podcast, den muss man eigentlich hören. Den muss man eigentlich hören. Ja, der ist unter silversurfer.de zu finden und jeden Sonntag, glaube ich, kommt normalerweise eine Folge. Und die ersten 10 Folgen, die behandeln seine eigene persönliche Krankheitsgeschichte. Und danach wird es bunter vom Themenbereich. Also es sind wirklich Anekdoten. Anekdoten! Anektierte Toten sind dabei. Das Wort, das du gesucht hast, war übrigens Anekdoten. Ja, ja, ja, genau, das meine ich. Ja. Ich konnte es nur nicht aussprechen. Ah. So, manchmal auch so Hörspielsachen, irgendwelche Eindrücke, die der beim vor zwei Folgen, glaube ich, war, dann irgendwann, da hat er das Rennen hier in irgendwo Formel 1 geguckt und hat dazwischen irgendwie mal eine Podcast-Folge aufgenommen und so. Manche sind sehr, sehr lustig, manche sind sehr zum Nachdenken. Alle sind nicht so wahnsinnig lang, dass man sie nicht gerade schnell zu Ende hören kann. Also das sind nicht so langfaselwutzig wie unsere Podhorstereien hier. Wie unser dummes Gelaber, sagst du einfach. Ja, ich wollte das nicht. Ich sag doch, ich versuche alles Negative ein bisschen von mir fernzuhalten. Wieso rede ich eigentlich mit dir? Ich wollte es gerade sagen, warum redest du eigentlich mit mir? Mann, ey. Ich hab letztens ein tolles Kompliment bekommen. Ja? Beziehungsweise mir wurde eine sehr nette Frage gestellt. Wann gehst du endlich? Nein. Warum bist du eigentlich so ein zyniker Arschloch? Habe ich gesagt, bin ich das? Arschloch. Muss. Achso, übrigens, wo wir gerade bei Podcasts sind. Achso, Silbersurfer, hat er auch Twitter? Ja, @Silbersurfer natürlich. @Silbersurfer, ja, das ist doch mal toll. Ja. Das ist großartig. Dabei ja, großartend. Ja. Dabei dem sollte man folgen und zuhören, finde ich. Sozusagen. Ja. Machen wir das eigentlich? Ich folge ihm mit dem Podhorst-Account. Super. Welcher natürlich mein einziger ist. Super. Meiner auch. Verdammt. Ja? Ja. Wie viele Follower haben wir jetzt? Immer noch 7? Ich habe keine Ahnung. Warte mal, soll ich mal gucken? Nee, es sind 7. Es sind 7. So viele? Es sind 7, ja. Und einer ist irgendwie so ein Spambot. Ich verstehe gar nicht, warum folgen wir uns nicht selbst? Du meinst Podhorst followed Podhorst? Ja, das wäre mal lustig. Geht das? Ich probiere es gerade. Oh nee, kann man nicht followen. Oh no. 9 Followers? Was? Oh Mann. Wir werden berühmt. Ole, ole. Obwohl diese 9 Leute, das heißt nicht, dass sie uns auch hören. Nein. Das sind bestimmt mehr. Buhaha. Genau. Dabei fällt mir ein, hier, großartige Sendung, habe ich letztens gehört, brachte zwischendurch immer ein unglaubliches Schmunzeln auf meinen ein unglaubliches Ja, verhärmtes, unrasiertes Gesicht. Und zwar. Das ist doch so paradox. Wieso? Ein unglaubliches Schmunzeln. Ja. Immer mal wieder auch. Und zwar, hast du Wie sie gehört? Wie lange ist denn das? Hast du ihn gehört? Die CAE 154. Nein. Digitales Audio. Nein. Großartig. Habe ich nicht gehört. Soll ich dir sagen, warum? Ist so lang. Nee, ich hatte keine Zeit. Ach, doch so lang. Nee, ich hatte überhaupt noch nicht mal Zeit, so einmal anzumachen. Ah, also doch zu lang. Ich muss dir sogar gestehen, dass Chaos Radio Express in der Tat von meinem iTunes als nicht runterladbar deklariert wird, weil die Folgen zu lange nicht mehr angehört wurden. Ah. Vielleicht sind die zu lang. Ah. Aber wie gesagt, digitales Audio 154, großartig. Die heißt doch nur Digital Audio. Ohne S. Digitales Audio. Ja, Folge 154, ich hab's kapiert. Ich wollte nur ein bisschen rumklugscheißern. Erzähl weiter. Nein, jetzt warte. Jetzt watzte, aber so was. Wer ist denn Daniel Mack? Daniel Mack war schon bei ein paar anderen Folgen noch mit dabei. Digital Audio, du hast sogar recht. Sauerei. Der war schon bei USB und bei E-Mail mit dabei. Auch ein sehr sympathischer Kerl. Mhm. Und die unterhalten sich ganz toll über digitales Audio und warum digitales Audio eigentlich ganz toll und eigentlich voll scheiße ist. Und über Synchronität und warum Synchronität eigentlich auch voll überbewertet ist. Ja? Ist nicht eigentlich fast alles überbewertet? Außer dem Podhorst. Der ist unterbewertet. Aber sowas von. Deswegen sollte man irgendwann mal iTunes aufrufen und da gute Bewertungen abgeben zum Podhorst. Einmal das, auch schön abonnieren. Kann man auch über iTunes? Kann man auch über iTunes. Muss man aber nicht. Sollte man. Okay. Ja. Und E-Mails schreiben, Twitter, ja, dem Podhorst folgen und Kommentare hinterlassen. Jede Menge Kommentare. Ja, das wäre mal echt schön. Weil ich würde echt mehr gerne wissen, ob irgendjemand uns da auch zuhört mal ab und zu. Ja, keine Ahnung. Vielleicht würde ich wirklich gerne mal wissen. Was auch geil wäre, dass alle einfach nur zuhören, nur um sich zu vergewissern, dass ihr Blog nicht erwähnt wird. Wir wollen nicht in diesem Kontext erscheinen. Genau. Ja, also ihr könnt uns auch bezahlen, dass wir euch nicht erwähnen. Genau. Weder verhorstet noch unverhorstet. Richtig. Ja, das mit dem DHL-Paketstation, Scheißdreckgedöns, habe ich auch nicht hingekriegt. Packstation? Nee, das war ja klar. Ja. Er hat aber auch keiner irgendwie Anfrage gestellt. Die wollten uns überraschen. Genau. Falls es einer übrigens nicht weiß, wir sind in iTunes in der Kategorie Gesellschaft und Kultur zu finden und dort natürlich in der Unterkategorie Philosophie. Weil wir sind hochphilosophisch. Da stehen wir oben in den Neuerscheinungen am ersten Platz. Aber sowas von, das ist cool, oder? Da könnt ihr uns nicht übersehen. Nee, einfach klicken und abonnieren. Abonnieren, scheiß Wort übrigens für Podcasts, finde ich immer noch. Das hast du bereits erwähnt. Ja, ich kann das gar nicht oft genug sagen. Da muss man irgendwie ein neues Wort her. Apotonieren? Das hat sich so etabliert, dieses Wort abonnieren. Aber abonnieren setzt jeder wirklich mit Geld bezahlen. Ja, impliziert sozusagen eine Bezahlleistung. Richtig. Und das ist nicht gut. Warum nicht? Ich möchte gerne bezahlt werden für den Scheiß, den ich hier mache. Ach, du bist auch eine Medienhure. Ja. Eine Attention-Whore. Ja. Aber sind die das nicht alle, die podcasten und bloggen und... Ja, sind es. Nur ich bin die Größte. Naja. Ich bin nicht... So groß bist du jetzt auch wieder nicht. Nein, ich bin nicht groß, aber ich bin die größte Medienhure. Also Attention-Whore. Aber ich bin auch die schlechteste Attention-Whore, weil... Dir keine Attention schenkt. Ja, genau. So ein Scheißchen. Ah, schön. Sollte ich vielleicht an meiner Art arbeiten? Kennst du eigentlich das Küchenradio, den Küchenradio-Podcast? Ja, ich kenne ihn. Ich habe ihn auch bestimmt schon mal gehört. Er hat sich aber bisher noch keinen festen Platz in meiner Podcast-Liste ergattern können. Was ich nicht verstehe, ich persönlich... ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher, ob das Küchenradio war, aber irgendein Podcast hat doch gesagt, dass er nichts mehr macht und da kommt jetzt immer wieder was. Welcher Podcast? Das war doch der Küchen... Ich habe keine Ahnung, so sehr habe ich das nicht verfolgt. Ja. Das könnte auch der Podhorst gewesen sein. Ja, so, das war jetzt die letzte Folge vom Podhorst. Genau, wir sehen uns nächste Woche. Bis dann. Macht's gut. Ist dann wirklich schon so weit? Ich habe keine Ahnung. Ich habe auch nichts mehr zu sagen, aber... Ja, komm, wir sind bei der Grenze. Ja, okay. Der magischen Stundengrenze. Wir haben sie überschritten. We're far over the line. Okay. Alles, was jetzt kommt, ist nur noch... Bullshit. Bösartig. Ah, und dann könnte ich mir gemein. Von meiner guten Nespresso, von Krups, noch ein Nespresso aufbrühen. Nee. Wieso nicht? Nein. Hast du dir das nicht verdient? Doch, nein. Ich hab dich über über eine Stunde ertragen. Nein. Es wird Zeit. Du hast. Bitte einen Pressen. Nein, du hast noch nicht. Bitte. Du hast noch nicht. Meine Ohren bluten schon. Mein Kopfhörer schmilzt langsam, weil deine Stimme da dauernd durchgeht. Bitte lass mich einen Espresso. Nein, trinken. Jetzt kommt erst noch eine halbe Stunde Videochat und dann können wir weiterreden. Bitch. So, haben wir das auch wieder geschafft? Ich habe Pipi in den Augen. wenn ich das nicht einmal in der Woche habe, Pipi in den Augen, ist irgendwas falsch. Ich will mir eigentlich so ein Schnorres wachsen lassen. So eine Rotzbremse? Ja, so wie wir die letztes Mal irgendwie oder vorletztes Mal in Folge 2 auf jeden Fall besprochen hatten, wo man dann so automatisch eine so Stimme kriegt halt. Mm. So eine feine Stimme, weißt du. So eine Zwirbelbremse, meinst du? Jo, ja, lecker Zwirbelbremse, so ein Schnorres halt, weißt du? Ja. Und dann will ich mal gucken, ob das auch Auswirkungen auf die Stimme hat. Ja, ja, zusätzlich. Also als Unterstützung könntest du dazu noch täglich 2 Flaschen Whisky und 18 Zigarren rauchen. Dann okay, ja. Und jetzt sind wir an dem Punkt, ich werde niemals wieder in meinem Leben Whisky trinken. Warum nicht? Also ich mache das einmal und ich mache es nie wieder. Echt? Also ich mache das jedes Mal, bevor wir zwei uns zusammensetzen. Ah, ja. Clever. Ja. Ja, ich muss mir leider schon zu intravenösen Mitteln muss ich greifen, damit ich dich ertragen kann. Intravenöse Mittel, die da wären? Na, komm. Kennst du dieses eine blöde Lied, was der Rap mal ausgegraben hat aus irgendeiner Morgenshow? Hasch, Kokain. Nein. Irgend sowas. Warte mal. Ich finde nur das mit dem Maxi Bieber Rap finde ich toll. Ach, den finde ich nicht so toll. Nein, da habt du ein Stiefmütterchen. Gehen Sie vor die Tür, machen Sie unanständige Dinge. Das Gras ist hoch, der Frühling ist da. Irgendwie so. Kennst du das? Kennst du es nicht? Nee. Nee? Dann habe ich ja jetzt eine. Nein. Ein Ending. Wie hat dir übrigens das Ende gefallen von Folge 2? Ich fand das. weißt du übrigens, dass das ein Mann ist? Wer? Ingeborg Schnabel? Nein. Der Typ in dem Video ist ein Mann. Ja, das meine ich ja. ja, was weiß ich. Aber geil, oder? Ja, sehr angenehm, lustig. Ja. Und habe ich jetzt auch was für heute? Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Warte. Doch. Ah, kreide gefressene. Nee. Einfach nur mal ein bisschen in die Eier gezückt. Egal. Was? Ja. Ich habe meine Punika-Flasche verloren. Ja, so ist das nun mal. Den kriegst du auch nicht mehr auf die Pfanne, ne? Was? Ich habe nicht zugehört. Ja, das war mir klar. Was klickst du da schon wieder rum? Hä? Ah, ich suche dieses Lied. Was? Das war, ich suche dieses Lied, was ich... Ja? Ja? Ja? Ja, nein, vielleicht? Kreuze an? Nein, vielleicht. Okay. Was ich eben angesungen habe. Ah, okay. Ja, den mit der Flasche hast du wieder nicht kapiert, ne? Nee, ich habe ja nicht zugehört. Ja, was hast du denn gesagt? Ich habe gesagt, ich habe meine Punika-Flasche verloren. Ah, verdammt. Das heißt, du musst auf Klo, okay. Ja. Punika-Superschluck! Okay, tschö. Was? Ich denke, du suchst das Lied. Nee, ich habe keine Lust mehr. Ich habe das irgendwo auf Platte. Ich schick dir das nachher. Ja, nee, will ich gar nicht. Okay. So ein Scheißer. Geh doch weg! Ja, geh nee. Geh doch zu Hause, nein, du alte ich bin Scheiße. Daheim. Ich bin zu Hause, geh du doch heim. Ich bin schon längst im Heim. Betreutes Wohnen? Also ist Siglinde gar nicht deine Freundin, sondern deine Pflegerin? Nein! Nein! Bist du eigentlich pathologischer Lügner? Nein! War klar. Ja? Ja. So. Das hat sehr viel Spaß gemacht heute. Echt? Also irgendwem, also mir nicht, aber... Ja. Also ich hatte auch keinen Spaß eigentlich. Das ist gut. Ja. Hoffentlich hatte auch kein potenzieller Hörer Spaß. Ich gehe einfach mal schwer davon aus, nein, weil dann würde er hier nicht einschalten. Ich glaube, das ist sowas wie... Masochismus. Ja, wie Geißeln. Ja? Das heißt, unsere Hörer bestehen aus Hardcore-Katholiken, die einfach sagen, durch Schmerz dem Gott näher kommen. Ja? Und was könnte dann näher liegen, als sich solches gottloses Gefasel / Gebrabbel anzuhören? Moment. Ja? Während ich habe man bei sich Folge 2 ausdrücklich gesagt, dass meine Gottheit das Flying Spaghetti Monster ist. Du hast gesagt, dass du Discordia und Eris anbietest. Ja. Oder eine davon, ja, je nach Sprachtalent. Du sagst, es ist deswegen nicht gottlos? Deswegen ist es nicht gottlos. Doch. Nein, nein, nein. Das Flying Spaghetti Monster ist eine Gottheit, die anbetungswürdig ist und deswegen... Ja, es ist nicht Gott. Es ist nicht Großbuchstaben R. Nein, es ist S. Ja, siehste? Ja, ja, wer sagt denn, dass Gott ein Er sein muss? Die Katholiken. Ja gut, aber das ist ja nicht meine Religion, ich bin ja Pastafari. Ja, das sage ich ja gerade, aber die Zuhörer sind wir sind Katholiken. Heiden in deren Augen. Genau, deswegen okay. Gottlos. Ja, ja, okay. Und während sie sich dann ja gemütlich in ihrem Lehnsessel von den Ministranten einflöten lassen. Hören Sie den Podcast. Und sich eine Minestrone reinziehen. Genau. Hören Sie den Podcast und leiden Höllenqualen. Ja. War das jetzt politically incorrect? Ich hoffe ja. Ich habe Kopfschmerzen, ich will auflegen. Kopfschmerzen. Ja. Hast du dir etwa den Fehler gemacht, dir selber zuzuhören? Nein, viel schlimmer. Ich habe dir zuhört. In einem Moment geistiger Umnachtung war es soweit und ich habe meine Ohren tatsächlich nicht auf Durchzug gestellt gehabt und alles ist vorbei. Ja, siehst du, was du davon hast hier. So. Komm, wir hören jetzt auf. Okay. Tschüss. Tschüss. Bis nächste Woche. Oder so. Adios.